Die DVK11 kam ins Finale des FIFA Frauen World Cups unter 17 2016. Im Halbfinale vom 17. Oktober besiegte sie die Mannschaft aus Venezuela mit 3:0. Die DVK-Mannschaft wird am 22. Oktober in Pyongyang Zeit mit dem japanischen Team das Endspiel austragen.